Sind jene, die nicht zum Fasten verpflichtet sind, völlig von der Abtötung befreit? Natürlich nicht, weil wir alle verpflichtet sind, Buße zu tun. Das allgemeine Gebot Christi, im Heiligen Lukas, im Evangelium: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle umkommen. Und auch quer durch die Evangelien, quer durch die Kirchengeschichte, bei den Aposteln und so weiter, immer von Abtötung und Entsagung und so weiter, die Rede, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Ja.